Ihr befindet euch in allmählicher Zerbündelung bei Radio Blau. You are in gradual crumbling in Radio Blue. Allmähliche Zerkrümelung begrüßt die Zuhörenden in Australien und natürlich auch die in Leipzig. Als ich die heutige Sendung geplant habe, hat es noch nicht so geschneit und da habe ich so ein bisschen die Anfangsszene aus dem ungarischen Film Satan Tango im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, ihr gehört vermutlich zu den Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben, denn das ist ein nicht so populärer Film, vielleicht wegen seiner Spielzeit. Der Film dauert nämlich 7,5 Stunden und der wird nicht so als Serie gesendet, sondern schon die 7,5 Stunden muss man schon am Stück sehen, was ich auch schon getan habe. Und ja, mein Titelwunsch für die heutige Sendung, Anhaltendes Elend, das passt gut nach Silvester. Das wäre aber auch eine gute Umschreibung für diesen Film, der, wie gesagt, über diese Spielzeit von 7,5 Stunden hinweg die Zustände in einem überaus korrupten ungarischen Dorf, einer Art im Niedergang befindlichen LPG, schildert. Der Film ist von Bélatar gefilmt. Das Hauptstilmittel sind episch lang angehaltene Bilder von verregneten grauen Dorfstraßen. Wie überhaupt der Film, im Film regnet sehr viel, auch in dem zugrunde liegenden Roman. In der Anfangsszene sieht man über beinahe 8 Minuten sehr verlassen wirkende Kühe dieser aufgegebenen Kolchose, in dem es in dem Film und auch in dem Roman geht. Die Verfilmung von Bélatar basiert, wie gesagt, auf diesem Roman von Laszlo Krasznahorkai, ein ungarischer Romanschriftsteller und auch Autor von Erzählungen, dessen Debütroman das war. Also der hat danach auch noch zahlreiche weitere Romane veröffentlicht und auch zur letzten Buchmesse übrigens ein Band mit Erzählungen, den ich auch hier zur Buchmesse vorgestellt hatte. Ja, nämlich genauso hieß dieser Debütroman wie der Film, Satan Tango hieß beides. Der Romanautor Laszlo Krasznahorkai hat in den 80er Jahren selbst in so einer trostlosen Provinz LPG in Ungarn gearbeitet. Das habe ich nachgelesen und einer der auslösenden Momente, nämlich für die Niederschrift des Romans, war ein Erlebnis, das er während eines der Aushilfsjobs hatte, an denen er da als hoffnungsvoller Intellektueller im Ungarn der 80er Jahre arbeiten musste. Der arbeitete nämlich auf einem Bauernhof damals als Nachtwächter. Eines Morgens, nach einer Nacht im Kuhstall, ist er ins Bett gegangen und die Leute von der LPG-Leitung haben gesagt, bitte nicht einschlafen, denn jemand kommt, um die Ferkel zu kastrieren. Sie warteten dann zusammen auf diesen Mann, der einen sehr schlechten Ruf hatte und den niemand mochte, obwohl das niemand auf dieser Kolchose oder LPG oder ich weiß nicht, wie das ungarische Äquivalent dazu genau genannt wird. Also niemand konnte erklären, wieso dieser Mann so furchterregend war. Er kam, er war groß und arbeitete beinahe ohne was zu sagen, trug einen sehr langen Mantel. Die Leute dort luden ihn auf eine Tasse Palinka ein, die er dann schweigend zu sich genommen hat. Und dann setzte sich dieser große Mann und der Autor Laszlo Krasznahorkai musste die Ferkel festhalten auf dem Boden. Und das war so schrecklich am frühen Morgen, bevor die Sonne aufgegangen war. Und die Ferkel haben sehr gelitten. Jedenfalls in diesem Interview schildert das Laszlo Krasznahorkai, indem er die Entstehung des Romans beschreibt. Die Ferkel haben geschrien und gezappelt. Der Mann war ohne Sensibilität, ohne Seele, ohne Gefühle. Danach bekam er noch 2 Tassen Palinka, etwas Geld und er war weg. Sein Name war Irimias. Dieser Albtraum im Wachzustand war der Ausgangspunkt für Satan Tango. Also Krasznahorkai wollte einfach die zugrunde liegende Finsternis dieses Erlebnisses beschreiben. Besonders die Verfilmung von Bélatar, einem ungarischen Filmregisseur, kann ich auch sehr empfehlen. daraus war auch die Melodie, die ihr am Anfang gehört habt, also schöne Akkordeonmelodien. Verbunden habe ich dieses Nachdenken über Satan Tango, ja, da wo ich gerade den Roman gelesen habe, mit der Musik der australischen Band Feedtime. Das ist eine australische Band aus den 80er Jahren. Aus deren Musik kann man nämlich ebenfalls so eine Art episch dampfende Melancholie heraushören. Die erste Platte von Feedtime kam 1985 auf dem Label Aberrant in Sydney in Australien raus. Ich habe mir die Platte damals auf Empfehlung des Münchner Fanzines Howl gekauft. Das war ein eine Zeit lang recht populäres, neben der Spex in Westdeutschland populäres Musikmagazin oder ja, ein Fanzine. Es war so ein großes A3-Heft. Ja, und diese lärmige, monotone, aber auch melancholische Musik dieser Band Feedtime hat mich sofort gefesselt. Ja, das klingt jetzt alles recht düster, dieser Roman und die Beschreibung der Musik, aber vielleicht habe ich sowohl in dem Film und in dem Roman als auch in der Musik von Feedtime auch so eine gewisse Freude daran gehabt und ja auch das mit so einem gewissen Sinn für eine stoische Art von Humor gemocht. Und ja, um euch das jetzt noch etwas näher zu illustrieren, hört ihr jetzt erstmal ein Lied von Feedtime. Das Gesamtwerk wurde übrigens vor ein paar Jahren auf Sub Pop, also das ist das Label, auf dem auch damals Nirvana rausgekommen sind, veröffentlicht. Ja, von Feedtime hört ihr jetzt die Lieder Smalltalk und Fractured. Ihr hört immer noch Allmähliche Zerkrümelung. Das waren zwei Lieder aus dem Frühwerk der australischen Band Feedtime. Manche sagen auch Neues Rockband, aber diese Bezeichnungen sind ja eh vielleicht nicht so wichtig. Zumindest das erste der beiden Lieder, nämlich Smalltalk, war auch auf dem australischen Punk- und Postpunk-Sampler Why March When You Can Riot enthalten, der 1985 auf Aberrant erschienen ist und der die Szene in Sydney so ein bisschen dokumentiert hat. Feedtime haben sich eigentlich aber schon 1979 gegründet und ein wesentlicher Einfluss dürfte da auch die australische Frühpunk-Band X gewesen sein. Die kam ebenfalls aus Sydney. Ein Einfluss waren auch die australischen Rocker von Rose Tattoo, aber X passt aus mehreren Gründen vielleicht besser. Und ja, da X auch eine ungewöhnlich düstere Weltsicht hatten, spiele ich sie jetzt gemeinsam mit einer weiteren Band, die den frühen Einfluss aus so einem schrägen Punk-Sektor oder so manche sagen auch Anti-Punk dazu auf die Band markiert, nämlich die Band Flipper aus San Francisco. Und dann spiele ich noch das Lied F-Dur von der ersten Platte von Feedtime aus dem Jahr 1985. Das hatten die zuerst selbst veröffentlicht und dann auch nochmal auf Aberrant rausgekommen. Das offenbart auch schon den starken Einfluss eines klassischen, musikalisch sehr minimalistischen Mississippi-Delta-Blues. Also die Gattungsbezeichnung ist Delta-Blues. Das ist eine recht sparsam instrumentierte Version des frühen Blues, wo halt die Gitarre auch eher so eine rhythmische Bedeutung hat. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Bluesmusiker Mississippi Fred McDowell, aber auch andere. Und manchmal erinnert das, also diese frühe Blueshaltung, schon wieder an Punk, nur 50 Jahre vorher. Ja, und jetzt spiele ich das. X mit Home, Home is where the floor is. Flipper mit Talk is cheap. Und Feedtime mit F-Dur. I'm gonna Ja, das war ein Feedtime. Jetzt lese ich mal ein kurzes Stück aus diesem Roman Satan Tango, um diese Düsternis zu illustrieren und auch um die Atmosphäre ein bisschen besser zu beschreiben. Es ist eine Szene in einer Kneipe. Ja, das sind zwei Bestandteile dieses Romans, die den Roman auch sehr ausmachen. Einerseits der ständig andauernde Regen des Romans, also während des ganzen Romans regnet es, was auch übrigens die anderen Romane von Laszlo Krasznahorkai auszeichnet. Und zugleich wird auch während der Romane viel getrunken und es wird auch ohne große Freude getrunken, aber dieser kleine Ausschnitt zeigt doch eine kleine Freude. Er trank ohne Pause und unermüdlich, goss nach und trank, goss wieder nach wie eine gefühllose Maschine, bis der letzte Tropfen in seinem unersättlichen Magen verschwunden war. Dann lehnte er sich zurück, öffnete den Mund und versuchte ein wenig zu rülpsen, und als es nicht gelang, legte er die Hände auf den Bauch und schwankte in die Ecke. Er steckte sich einen Finger in den Hals und übergab sich. Danach richtete er sich auf und wischte sich mit der Hand über den Mund. Das war's, brummte er und kehrte hinter das Billard zurück. Er nahm die Tango-Harmonika und stimmte eine sentimentale Melodie an, wiegte den schweren Körper zu den weichen Tönen der Musik, und als das Lied halb vorbei war, rannen ihm Tränen aus den leeren Augen. Hätte man ihn jetzt unterbrochen, er hätte nicht sagen können, was mit ihm los war. Er war allein in dem leisen Schnaufen und es war ihm recht, dass das langsame Soldatenlied ihn einhüllte und durchrieselte. Dann war die schwermütige Melodie zu Ende, aber er sah keinen Grund aufzuhören. Er begann von vorn ohne Pause und wie ein Kind inmitten schlafender Erwachsener empfand er eine glückliche Genugtuung, denn niemand außer ihm selbst hörte sein Spiel. Und im samtigen Klang der Tango-Harmonika unternahmen die Spinnen einen letzten Angriff. Sie spannen lockere Netze über die Flaschen und Gläser, Tassen und Aschenbecher. Sie umwoben die Tisch- und die Stuhlbeine, verbanden sie mittels geheimer, dünner Fäden untereinander, als wäre es wichtig, dass sie in ihrem unauffindlichen, verborgenen Winkeln sofort von der geringsten Bewegung, dem kleinsten Geräusch erführen, solange dieses merkwürdige, fehlerfreie, fast unsichtbare Netz intakt bliebe. Sie umwoben auch die Gesichter, die Beine und die Hände der Schlafenden, liefen dann blitzschnell in ihre Verstecke und begannen, auf die Schwingung eines hauchzarten Fadens wartend, von vorn. Die Dasselfliegen, in Licht und Bewegung vor den Spinnen Zuflucht suchend, zogen rastlos ihre Willen, wirren Achten um die kraftlos leuchtende Lampe. Kerekesch spielte schon im Halbschlaf. In rasender Geschwindigkeit jagten Bilder von Bombentrichtern und abstürzenden Flugzeugen, von fliehenden Soldaten und brennenden Städten durch seinen vorgesunkenen Schädel. Und als zwei Leute eintraten und erstaunt über den sich ihnen bietenden Anblick stehen blieben, ahnte er eher, als er es wusste, dass Irimiasch und Petrina angekommen waren. Ja, wie sollte ich diesen 7,5-stündigen Film in einer Stunde Radiosendung unterbringen? Das ist unmöglich. Vielleicht hat diese kurze Vorlesung zumindest ein bisschen von der Stimmung des Buches erklären können. Es ist einfach nicht möglich und darum belasse ich es auch dabei, euch die nicht ganz einfachen Bücher von Laszlo Krasznahorkai ans Herz zu legen. Satan Tango, zumindest auch als Taschenbuch erschienen, und ist auch ein ganz guter Startpunkt für eine Erforschung des Gesamtwerks von Laszlo Krasznahorkai. Auch die Filme von Bélatar, der bei beinahe allen seinen Filmen auf Drehbücher von Krasznahorkai zurückgegriffen hat, würde ich euch sehr ans Herz legen. Besonders auch seinen letzten Film The Turin Horse. Vielleicht kann man den noch aus der Videothek ausleihen oder so. Ist ein sehr guter Film. Der lief eine ganze Weile auch in Leipziger Kinos. Der hat nämlich eine ähnlich düstere, beinahe noch schleppendere, ländlich-apokalyptische Szenerie aufgebaut wie Satan Tango. Wenn man sich die gegenwärtige Rückbesinnung auf apokalyptische Politikimitatoren wie Donald Trump ansieht, von der Situation in Ungarn ganz zu schweigen, kann man durchaus eine gewisse Aktualität in Satan Tango sehen. Die Handlung des Romans nachzuerzählen ist wirklich nicht so einfach. Zu Beginn des Romans finden wir uns im Oktober eines Jahres der 80er Jahre, glaube ich, in einer Siedlung, einem landwirtschaftlichen Kollektiv, das offiziell aufgelöst wurde, dessen Bewohner jedoch geblieben sind und die Hoffnung verloren haben. Die Handlung spielt, ja, wie gesagt, etwa in den frühen 80er Jahren. Das wird aber nie so genau spezifiziert. Als der ungarische Sozialismus seinen endgültigen Verfall entgegenging, früher war die Siedlung in dem Roman einigermaßen erfolgreich, doch inzwischen ist sie nur noch eine Ansammlung von verlassenen und verfallenden Baulichkeiten. Die Verbliebenen tragen sich mit Gedanken an Flucht und versuchen sich gegenseitig übers Ohr zu hauen, um die nötigen Mittel zu ergattern. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig in dem Roman ist der gänzlich ohne Absätze auskommende Textfluss von Satan Tango. Aber die düstere Atmosphäre nimmt einen doch recht bald gefangen und in Ungarn war der Roman in den 80er Jahren, also der wurde da nicht offiziell veröffentlicht, aber er war doch ein großer Erfolg auf jeden Fall. Und wo war ich stehen geblieben? Im zweiten Kapitel des Romans werden die Hauptfiguren Jeremias und Petrina vorgestellt, die uns auch gleich ein bisschen an andere Figuren aus Romanen erinnern, zum Beispiel an die Figur des Landvermessers aus dem Roman Das Schloss von Franz Kafka. Ein bisschen erinnert es aber auch an diese teuflischen Gestalten aus dem Roman Der Meister und Margarita von Bulgakov. Vielleicht liegt das aber auch, also das mit Kafka, aber auch an der sehr, ja, der Darstellung im Schloss oder im Prozess erinnernden Darstellung der autoritären Behörden oder dieser solcher übergeordneter Behörden, mit denen die beiden Hauptfiguren des Romans über das Schicksal dieses Dorfes verhandeln. Zum Erfolg des Romans dürfte aber auch die verschlüsselte Art der Darstellung einer vielleicht spätsozialistischen Dekadenz beigetragen haben, in der Schnaps das tägliche Brot ersetzt hat. Ja, jetzt mache ich einen Bruch wieder und leite wieder über zu etwas Musik, nämlich zur zweiten Plattenveröffentlichung der Band Feed Time. Denn die Zeit in dieser Sendung ist wieder viel zu kurz, um einen so großen Roman vorzustellen. Die zweite Platte der Band Feed Time hieß Shovel und davon hört ihr die Lieder Nice, Curtains und Nobody's Fault But Mine. Yeah.

Ja, das war der Song Curtains der australischen Band Feed Time. Die Lyrics sind so: Get pack your bags and get out of here. Wie gesagt, von ihrer zweiten Platte Shovel. Die Texte behandeln eigentlich in den meisten Liedern auch dem Blues innewohnende, zur Melancholie neigende Themen. In Liedern wie Dead Crazy oder Nobody's Fault But Mine durchaus mit einer Satan-Tango vergleichbaren zivilisationskritischen Haltung. Die dritte Platte kam dann 1988 in Form der Mini-LP Cooper S. Das ist ein Auto von ein bekanntes Auto, das in Australien auch populär ist, mit ausschließlich Coverversionen raus. Besondere Höhepunkte dabei: Lightning's Girl im Original von Nancy Sinatra und Lee Hazelwood. Und ja, auch die anderen Blues-Covers, die auf dieser Platte Cooper S. enthalten sind, sind sehr schön. Zum Beispiel das Lied Poor Religion, aber auch die punk-bezogenen Coverversionen. Zum Beispiel wird da Loudmouth von den Ramones gecovert. Sind auch schön kurz und primitiv, wie es sich gehört. Dazu kommt auf dieser Platte ein vertontes Gedicht von dem Lyriker E.E. Cummings und etliche 60s und 70s Bezüge, also nicht nur so naheliegende Bezüge wie das Stooges Cover des Liedes Anne, oder ja, es sind auch drei Rolling Stones Covers da drauf. Ja, jetzt hört ihr aber erstmal von Feed Time Lightning's Girl, Play with Fire, Poor Religion und Sad, Lonely and Blue. I told you that I'm lightning's girl. das war das Lied Sad, Lonely and Blue von Feed Time von der Mini-LP Cooper S, eine LP nur mit Coverversionen. Wir neigen uns auch schon wieder dem Ende der Sendung zu. Ich grüße Radio Kaka, denen ich den Sendeplatz heute geklaut habe. Also ihr hört heute keine Briefe, wie von Radio Kaka intendiert ursprünglich. Aber vielleicht könnte ich noch einen kleinen Brief schreiben. In dem Roman Satan Tango und in dieser ganzen heute leider nur oberflächlich angerissenen Thematik des Elends in den Provinzen und in der Musik von Feedtime, vielleicht in der Melancholie, in einer sehr weiten zum Beispiel, wie in der Musik von Feedtime auf einem Motorrad durchfahrenen Landschaft, zum Beispiel nämlich Australien, denn da kamen sie nun mal her, klingen natürlich auch weitere Bezüge an. In Satan Tango wird dieses Thema des Glaubens an starke Autoritäten ja anhand des sozialistischen Ungarns der 80er Jahre thematisiert. Aber in den Provinzen ist ja ein Teil des Witzes auch, dass die entsprechenden Autoritäten kaum je gründlich in jeden Winkel dieser Provinzen durchdringen können und sich daraus auch eine humoristische Darstellung ländlicher Anarchie in eigentlich doch sehr starken oder zumindest beabsichtigt starken Nationalstaaten ergibt. Das ist keineswegs auf den Sozialismus oder die Vergangenheit beschränkt. Für das Westdeutschland der 80er Jahre hat zum Beispiel Edgar Henscheid ähnlich hübsche Darstellungen ländlicher Abseitigkeit beschrieben, zum Beispiel in dem Roman Maria Schnee. Aber es gibt da noch eine Unmenge weiterer Beispiele, denke ich, die ich nicht erwähne jetzt. Nicht zuletzt die Auflösung von Ordnung und auch die Beschäftigung mit der Sprache der Herrschaft, ein kaum aus der Literatur wegzudenkendes Thema. Im vorletzten Kapitel von Satan Tango müssen die Berichte des Spitzels Jeremias mit großem Aufwand in offizielle Sprache übersetzt werden. Und das ist ein sehr schönes Kapitel auf jeden Fall. Jetzt nochmal zurück zu der Band Feedtime, denn wir gehen auch schon langsam dem Ende zu, nur noch 7 Minuten und danach kommt dann die Kurt Reit Show. 1989 veröffentlichte die Band noch die Platte Suction, wieder auf dem Label Aberrant in Sydney mit etwas fetterem Sound, der dann auch schon ein wenig Anschluss an die gerade sich ausbreitenden, an den sich gerade ausbreitenden Crunch-Hype in den USA fand. Nicht zuletzt waren Feedtime auch ein nicht so unterschätzender Einfluss auf die frühen Crunch-Bands wie zum Beispiel Mudhoney. Kurz vor der geplanten US-Tour 1989 lösten sich Feedtime dann vorläufig auf, um aber dann 1996 doch nochmal die Platte Billy in den USA zu veröffentlichen auf dem Amphetamine Reptile-Label. Und einzelne Lebenszeichen der Band gibt es auch heute noch. Die Band hat schließlich nämlich 2012 doch nochmal in den USA getourt und nun auch 2015 noch eine Single veröffentlicht. Und darauf ist das Lied Flatiron, mit dem ich mich jetzt auch aus dieser Sendung verabschiede. Danach hört ihr, wie gesagt, die Kurt Reit Show. Und jetzt Flatiron. We'll be right back. Buckley's.